Da möchte ich über Bäume springen, über Stunden tauchen, ganz ohne Sauerstoff. Der Atem wird schon reichen, wenn ich noch einmal lebe. Dann möchte ich mit den Zahlen jonglieren, mit den Vögeln reden, mit ihnen himmelwärts ziehen, so weit der Blick reicht, so weit der Blick reicht. Stunde um Sekunde, Tag für Jahr, schönes Leben, das liegt doch da, gemerkt und gesammelt fürs Nächste. Noch einmal lebe, dann möchte ich viel mehr Risiko, keine falschen Sorgen, weder übermorgen oder letztes Jahr. Es wird schon funktionieren, wenn ich noch einmal lebe, dann möchte ich Regen auf Sonne, viel mehr Looping fahren, ganz ohne Schnallgurt. Der kurze Bremsweg interessiert mich nicht. Der ist mir völlig egal. Stunde um Sekunde. Noch einmal lebe, dann täte ich viel mehr Kinderquatsch, viel mehr barfuß gehen, weniger Zeit auf Pumps rumstehen. Das